Real Keeper, Freunde, hab ich nicht genug Substanz. Doch das ist mir recht egal, denn dafür hab ich nen Schwanz. Ich mach mir nicht ewig Gedanken drüber, was ich sag. Und genau das ist das, was Prinz P nicht mehr schafft. Ich zwäng mich in keine Bitch, Bitch, ich rappe wie ich will. Und wenn ich morgen keine Lust mehr hab, dann hör ich auf damit. Eher rapp ich softe Scheiße, als dass du ein Battle gewinnst. Du songst an deiner Bong, als wäre es ein dreckiger Pin, dank deiner Cousin Fäuser Mike. Die wie Fotzen weiten, du hast zwar nur Freundeskreis, doch machst hier nur Feinde. Dein Rap ist verweichlichter Müll, aber du nennst es Moves. Du hast keine Streicher in den Beats, nur Stricher in der Crew-Rap. Von deiner Hut, du hast so Hard-Time-C. Du hast ne scharfe Zunge und ich ne AK, die schießt. Während ich unbesiegbar bin, vor deine Stadt hart zerfickt. Du hast Angst vor deinem Schatten, weil selbst der hässlich ist. Ein Battle bedeutet Krieg und Tod. Du ziehst nur Leine, aber ziehst kein Koks. Du machst tiefe Tracks mit schwulen Titeln, weil du weißt, dass sowas dumme Huren lieben. Ein Battle bedeutet Krieg und Tod. Du ziehst nur Leine, aber ziehst kein Koks. Du machst tiefe Tracks mit schwulen Titeln, weil du weißt, dass sowas dumme Huren lieben. Deine Crew ist nur Komödie, meine ist ein Splatterstreifen. Du willst Liebe mit deinen Freunden, dir dein Kopf mit Äxten teilen. Flex rum, wie du willst, ich find deine Lieder wack. Du hast nur ein loses Mundwerk, wenn ich deinen Kiefer breche. In deiner Homo-Cypher sind keine Gangster, nur Spassen. Lieber bin ich blind, als mich von dir blenden zu lassen. Fängst du an zu rappen, frag ich, was soll die Scheiße, Bitch? Wahre G's chillen nur mit dir, weil du die Zielscheibe bist. Ich hab Einflüsse, die mich prägen. Du hast Einflüsse, die, wenn sie deine Tracks hören, die Opfer ins Gesicht treten. Ich rappe nicht, ich ficke nur den Beat. Deine Crew versteckt sich, denn sie hat Angst vor Krieg. Deine Tunden weiter Flows kriegen behindert, also rap nicht. Wir sind nur einer Meinung, wenn du sagst, dass du wack bist. Laut deinen Texten bist du Street, der Harte, der Coole. Doch bist kein Ex-Häftling, nur weil du in den Arsch gefickt wurdest. Ein Battle bedeutet Krieg und Tod. Du ziehst nur Leine, aber ziehst kein Koks. Du machst deep Tracks mit schwulen Titeln, weil du weißt, dass sowas dumme Huren lieben. Ein Battle bedeutet Krieg und Tod. Du ziehst nur Leine, aber ziehst kein Koks. Du machst tiefe Tracks mit schwulen Titeln, weil du weißt, dass sowas dumme Huren